Potenzial von Druckerzeugnissen bewusst, die Massen zu erwecken? Ohne nennenswerte Überlagerungsoszillationen. Oh Junge, Brian! Brillant! Werden wir eine Party veranstalten und die ganze Welt wird daran teilnehmen. Wir werden eine Rakete mit Milliarden von winzig kleinen, selbstklebenden Spiegeln auf den Mond schießen. Wenn wir sie dann zünden, werden die Spiegel die gesamte Oberfläche des Trabanten verkleben und ihn so zu einem gigantischen Disco-Spiegelball machen. Ihre letzten wachen Momente im Disco-Rausch verbringt, erobern wir dann den Planeten.